بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir machen weiter mit unserer Serie Eine Reise ins Jenseits und werden reden, inshallah, über die Hölle und das Leben darin, um uns selber zu ermahnen und an das Höllenfeuer zu gedenken und unser Wissen in diesem Themenbereich zu vertiefen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stand auf dem Minbar und sagte, ich warne euch vor dem Feuer. Und das war alles, was er bei der Khutba sagte, nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala lobte. Seine Stimme erhob sich bei jedem Mal und der Überlieferer sagte, wenn jemand auf dem Markt wäre, könnte er ihn hören. Und die Sahaba weinten in der Masjid. Die Sahaba waren so erzogen, so ein Bewusstsein über die Akhira. Und er gesagt, Allah sallallahu alaihi wa sallam, wie wir hier erwähnt haben, er sagte auf dem Minbar, ich warne euch vor dem Feuer, ich warne euch vor dem Feuer und wurde immer lauter, so dass jemand, der auf dem Markt war, hätte ihn hören können. So laut, yani. Oder war bei der Khutba in der Moschee. Und Uthman, radiallahu anhu, pflegte sich neben den Grab zu setzen und zu weinen und er konnte nicht aufstehen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, er gab ein Gleichnis, wie eine Motte. Eine Motte fliegt ja zum Licht, fliegt ja zu Lichtern. Und wenn man zum Beispiel draußen ist und macht ein Lagerfeuer und nachts, dann fliegen ja die Motten und verbrennen sich am Feuer. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr seid wie die Motten, die ins Feuer fliegen, die versuchen ein Licht zu holen. Und ich bin wie derjenige, der versucht, sie davon aufzuhalten. Dass die Motten, yani ihr, ein Gleichnis gab, ins Feuer geht. Und der Islam, yani, ist aufgebaut sozusagen wie ein Vogel. Der eine Flügel ist die Furcht und der andere Flügel ist die Hoffnung. Wenn jemand zu viel Furcht hat, dann wird er depressiv und verlässt dann schlimmsterweise den Dien, weil er dann denkt, okay, für mich gibt es sowieso keine Rettung oder so. Und jemand, der zu viel Hoffnung hat, er wird nachlässig, er wird fahrlässig, yani. Er wird sagen, ja, ich mache die Sünde, Allahu Ghafur Rahim, Allah vergibt sowieso und so weiter. Und er ist fahrlässig und so weiter. Als erstes beschäftigen wir uns mit der Größe der Hölle. Die Größe der Hölle. Und Jahannam fragt immer nach mehr. Wenn die Leute hineingeworfen werden, fragt er immer nach mehr. Yani, das ist ein Hinweis darauf, dass es riesig ist. Und Sura 50, Vers 30. Am Tag, da wir zur Hölle sagen werden, bist du voll geworden? Und sie sagt, gibt es denn noch mehr? Und es gibt sogar einen Hadith, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Hölle 70.000 Seile hat, oder Fesseln, ich weiß nicht genau, was das war. Und diese werden jeweils von 70.000 Engeln gezogen. Das heißt, 70.000 Engel pro Seil. Also 4,9 Milliarden ist das, glaube ich. 4,9 Milliarden Engel, die die Hölle ziehen. Und wisst ihr, wie groß ein Engel ist? Das weiß ich auch nicht. Wir kommen zu der Tiefe des Höllenfeuers. Auf jeden Fall, die Sahaba saßen mit den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sie hörten ein Geräusch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wisst ihr, was dieses Geräusch war? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Das war ein riesiger Stein, der vor 70 Jahren in die Hölle geworfen wurde und erst jetzt am Boden angekommen ist. Hadith in Sahih Muslim. Also die Sahaba saßen mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sie hörten ein Geräusch. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte, habt ihr das gehört? Wisst ihr, was das war? Sie sagen, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Er sagte, es war ein Stein, der in die Hölle geworfen wurde und in 70 Jahren ist er gefallen und dann ist er nach 70 Jahren am Boden angekommen. So riesig ist die Hölle. Jetzt haben wir ja eine die Tiefe des Höllenfalls, die Größe. Und was ich zu den Engeln erwähnt habe, ja, die Engel, wallah alim, wie groß sie sind, zum Beispiel Jibril a.s. verdeckte den gesamten Horizont mit 600 Flügeln. Andere Engel sind so groß, dass ihr Schulter bis zum Ohr, die Entfernung, ist wie 40 Jahre oder so. Ja. Und Israfil a.s., seine Füße sind im Erdboden, und seine Schultern tragen den Thron Allahs. So riesig der Engel. Und Allahu alim, wie groß diese 70.000 Engel sind. Die 70.000 Engel ziehen nur ein Seil. Und die Hölle hat 70.000 Seile. 4,9 Milliarden Engel ziehen. Und wie groß ist ein Engel alleine? Allahu alim. So. Ach ja, der Hadith mit den... Die Hölle wird am Yom Qiyamah gebracht mit 70.000 Ketten und jeder pro Kette ist eine 70.000 Engel. Dieser Hadith ist ein Muslim. Hadith ist ein Muslim. Jetzt kommen wir zu Sonne und Mond. Die Sonne und der Mond werden in die Hölle geschmissen. Und wenn jemand weiß, wie groß die Sonne und der Mond ist, die Sonne ist ein riesiger Planet. Die Sonne ist ein riesiger Planet. Und dies ist auch ein Hinweis darauf, wie groß die Hölle ist. Rasulullah sagte, dass die Sonne und der Mond in die Hölle geschmissen werden am Tage der Auferstehung. Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und der Grund ist, weil alles, was neben Allah angebetet wird, in die Hölle geschmissen wird. So, jetzt kommen wir zu den Stufen der Hölle. Stufen der Hölle. Und umso höher, also bei der Hölle ist es so, umso höher die Stufe ist, umso leichter ist es. Und umso tiefer, umso schlimmer wird es. Und das geht ja eine von oben nach unten und Jannah geht von unten nach oben. Unten ist die schlechteste Stufe in Jannah und dann umso höher man geht, umso besser. Bei der Hölle ist die erste höchste Stufe die leichteste und dann umso tiefer man geht, umso schlimmer wird es. Und wer ist in der untersten Stufe der Hölle, wer ist am tiefsten Grund? Surah 4, Vers 145 sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns, wer diese Leute sind. Er sagt, gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden und du wirst für sie keinen Helfer finden. Also die Munafiqin, die Heuchler, die den Islam von sich gezeigt haben und innerlich hatten sie gar keinen Islam, sind in der tiefsten Stufe der Hölle. Und in der höheren Stufe, ja, in der leichteren, sage ich mal, in Jahannam ist zum Beispiel Leute wie Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er nur bis zu den Knöcheln im Feuer ist. Und sein Kopf, beziehungsweise sein Gehirn, bringt dies schon zum Kochen. Und das ist die geringste Strafe in Jahannam. Ja, dass man Kohle oder Steine oder unter den Füßen hat, was das Gehirn zum Kochen bringt. Und derjenige, der diese leichteste Strafe erhält, er wird denken, dass er die härteste Strafe hat. Wobei er die leichteste hat. So. Tore. Wie viele Tore hat die Hölle? Jetzt reden wir über die Tore der Hölle. Die Hölle hat 7 Tore. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 15, Vers 43 bis 44. Und die Hölle ist wahrlich ihre aller Verabredung, Verabredungsort. Sie hat 7 Tore und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen. Und Surah 39, Vers 71 bis 72. Zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren, in Scharen, ja, in Gruppen. Wenn sie dann dort ankommen, werden ihre Tore geöffnet und ihre Wärter sagen zu ihnen: Sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch die Zeichen eures Herrn verlesen und euch die Begegnung mit diesem euren Tag warnend ankündigen? Sie werden sagen: Ja, ja doch. Aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig geworden. Es wird zu ihnen gesagt werden: Betretet die Hölle, betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Und was ist der Treibstoff der Hölle? Mit was wird die Hölle angezündet oder was ist angezündet? Betrieben. Mit Menschen und Steine. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 66, Vers 6: O ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Menschen und Steine sind ja ein Brennstoff der Hölle. Und vielleicht auch die Djinn, weil es gibt ja auch unter den Djinn gibt es ja auch Kuffar. Was ist mit der Hitze der Hölle? Hitze, yani die Temperatur der Hölle sozusagen. Allah sagt in Sura 56, Vers 41 bis 44. Und die Gefährten der linken Seite, was sind die Gefährten der linken Seite? Sie sind in Glut, Wind und heißem Wasser und in Schatten aus schwarzem Qualm, der weder kühl noch trefflich ist. Was erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier? Erwähnt hier drei Dinge, die eigentlich für den Menschen kühlend sind. Drei Dinge, die für den Menschen eigentlich eine Kühlung sind, wenn ihnen zu heiß sind. Was sind diese drei Dinge? Wasser, Schatten und Wind. Wasser, Schatten und Wind sind die drei Elemente, die uns abkühlen. Und die Leute der Hölle werden diese Optionen haben. Also welche Optionen sind das? Samum. Was ist Samum? Eine Brise, also ein Wind, der sehr trocken ist und anstatt sie zu kühlen, verbrennt es sie. Das heißt hier in Dunya, der Wind kühlt uns ab, aber in der Hölle der Wind, er verbrennt sie, er ist keine Kühlung. Danach zu dem Wasser, das ist aus Surah Waqia, was wir erwähnt hatten, Hamim. Was ist Hamim? Hamim ist Wasser, aber kochendes Wasser. Wenn du zum Beispiel einen Tee kochst und danach diesen Teekocher nimmst und nicht in den Becher füllst, sondern nimmst das Wasser und schüttest es über dein Gesicht, dann siehst du, wie dein Gesicht verbrennt. Das heißt, das Wasser in der Hölle ist auch keine Abkühlung. Was ist Wadilli mi Yahmum? Das ist der Schatten in der Hölle. Und der Schatten in der Hölle ist in dunklen Wolken aus Rauch. Wenn sie reingehen, wird es sie ersticken wegen dem Geruch und der Trockenheit. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, man macht einen Grill, man grillt etwas und danach kommt ja dieses Kohlenstoffmonoxid, heißt es, glaube ich. Und wenn jemand das riecht, es erstickt ihn. Und das ist dieser Schatten in der Hölle. Dieser Schatten in der Hölle besteht aus dunklen Wolken, aus Rauch, der, wenn du reingehst, der wegen dem Gestank und der Trockenheit, erstickt es dich. Das heißt, diese drei Elemente, die uns in Dunya vor der Hitze abkühlen, schaden uns in der Hölle. A'udhu billah. Und in Sura 74, Vers 27. 74, Vers 27. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Verzeihung, 27 bis 29. Und was lässt dich wissen, was Sakkar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Was heißt, sie verändert die Menschen ganz? Sie verändert die Farbe der Menschen. Die Farbe der Menschen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in Sahih Muslim, also Hadith ist in Sahih Muslim, das Feuer, welches der Sohn Adams anzündet, ist nur ein 70stel von dem Feuer der Hölle. Die Sahaba sagten, bei Allah selbst normales Feuer wäre genug. Es ist 69 mal stärker wie die Hitze der Erde. Also es ist 70 mal heißer als das heißeste Feuer, welches wir hier in Dunya bekommen können. Und Wallahu alam, ob das stimmt, ich hatte mal gelesen, aber es soll als Ermahnung dienen, dass wenn jemand einmal in die Hölle getunkt wird, also einmal in die Hölle getan wird, er wird nur einmal in die Hölle getan und er spürt das Höllenfeuer, das Feuer darin, dann könnte er auf dem Feuer der Dunya könnte er schlafen. So krass ist dieser Unterschied, Jane. So, was ist die schlimmste Nachricht für die Höllenbewohner? Was ist die Ayah im Koran, die, wie soll ich sagen, die am, wie soll ich sagen, Jane, am schwerwiegendsten ist? Welche Ayah im Koran ist die schwerwiegendste? Also welche Ayah im Koran muss uns am meisten das Fürchten lehren lassen? Es ist Sura 78. Sura 78, Vers 30. Allah sagt, so kostet, wir werden euch nur die Strafe mehren. Also es wird in der Hölle immer schlimmer. Für die Kuffar, werden das Höllenfeuer niemals darin austreten. Sie werden das Höllenfeuer niemals verlassen. Und das Höllenfeuer wird immer in der Strafe, vermehrt es sich. Die Strafe wird immer schlimmer. Und vom Hadith wissen wir, dass die Hölle sieht und hört. Und dass es atmet. In Surah 25, Vers 12. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, hören sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, also wenn die aus der Ferne die Hölle sieht, hören sie sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Denn wenn man die Hölle von Weitem sieht, du hörst schon die Hölle atmen. Also wenn jemand so zornig ist, so atmet die Hölle. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Hals wird aus dem Feuer heraustreten, welcher zwei Augen, zwei Ohren und eine sprechende Zunge hat. Er wird sagen, ich wurde für drei Menschen beauftragt. Also für drei Arten von Menschen, Verzeihung. Für drei Arten von Menschen. Die erste, für jeden hartnäckigen Tarut, für jeden hartnäckigen Tyrannen. Zweitens, für jeden, der Allah einen anderen Gott zur Seite gestellt hat, für jeden Mushrik. Und drittens, für jeden Bildner und den, also für jeden Götzenbauer, also diese, und den Maler. Der Hadith ist in Tirmidhi Sahih. Und die Hölle wird nicht aufhören zu existieren. Es ist nicht so, dass, okay, ich mache eine Sünde, nach 10 Jahren, dann komme ich 10 Jahre in die Hölle und dann gibt es die Hölle nicht mehr. Nein, die Hölle wird für immer existieren. Und At-Tahawi, Rahimallah, erwähnt in seiner Aqidah, Al-Aqidatu At-Tahawiyyah, heißt die, glaube ich, dass es Höllenfeuer und Paradies für immer existieren werden. Und Ibn Hazm, rahimullah, sagt dazu, es ist Konsens der Gelehrten. Es ist Ijma der Gelehrten. So. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Größe der Höllenbewohner und auch der Jannah-Bewohner. Wie groß sind die Höllenbewohner und wie groß sind die Paradiesbewohner? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Tirmidhi, dass die Dicke der Haut der Höllenbewohner 40 Dir'a sind. Und eine Dir'a ist fast ein Meter. Und eine Dir'a ist fast ein Meter. Also die Dicke der Haut der Höllenbewohner ist fast 40 Meter dick. Und es gibt verschiedene Berechnungen von Dir'a. Und die Frage, warum ist die Haut so dick? Wie auch so Forscher in der Neuzeit festgestellt haben, dass die Zentrale der Nerven da ist, wo die Haut ist, ja, ne? wo die Schmerzen gefühlt werden. Also das Schmerzempfinden der Menschen ist direkt unter der Haut oder direkt an der Haut. Deswegen ist auch die Haut der Höllenbewohner so dick, damit die also viel Schmerzen spüren können. Zum Beispiel, wenn du jetzt verbrannt wirst, du hast eine dünne Haut, deine Haut brennt und dann hast du keine Haut mehr, spürst du keine Schmerzen mehr. Aber wenn du eine 40 Meter Haut hast, da spürst du richtig, wie das deine Haut zerschmilzt. So. Und der Backenzahn ist so groß wie der Berg von Uhud. Der Berg von Uhud ist ein Gebirge. Also ein Gebirge ist nicht nur ein Berg, das paar, ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das groß ist. Der Backenzahn ist also Kilometer groß. Und die Fläche, ja, ne, wenn sie sich hinsetzen, die Fläche, wenn sie sich hinsetzen, beziehungsweise dafür benötigen, ist wie die Entfernung von Mekka nach Medina. So eine Fläche brauchen, wenn sie sich hinsetzen. Und wie weit ist Mekka von Medina? Circa 450 Kilometer. Warum sind die Höllenbewohner so riesig? Damit sie mehr Fläche haben, um Schmerzen zu spüren. Das ist der einzige Grund, ja. Und die Leute von Jannah haben nicht dieselbe Größe, aber sie werden wohl allem größer sein. So, was ist das Essen der Höllenbewohner? Was bekommen sie zum Essen? Allah sagt in Surah 88, Vers 6 bis 7. Es wird für sie keine Speise geben, außer aus trockenen Dornen, die weder Fett machen, noch gegen die Hunger nützen. Also es macht dich, du isst von diesen Dornen, was dein Körper zerstört, aber das macht dich nicht satt. Und Surah 44, Vers 43 bis 46. Gewiss, der Sakkumbaum ist die Speise des Sünders. Wie siedendes Öl kocht er in den Bäuchen, wie das heiße Wasser kocht. Und Surah 37, Vers 62 bis 67. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder Sakkumbaum? Den haben wir zu einer Versuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Shayatin, von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Also die Wurzeln sind in der Tiefe und da ist es am schlimmsten. Also Allah sagt, er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes vorkommt. Also seine Wurzeln sind im tiefsten Teil der Hölle und da ist es am schlimmsten. Und umso mehr sie essen, umso hungriger werden sie und durstiger. Also sie essen und sie werden hungriger und die werden durstiger. Und dann trinken sie und ihre Innereien werden dadurch zerfetzt. Und Sura 56, Vers 51 bis 55. Hierauf werdet ihr irre gehenden Leugner wahrlich von Sakkumbaum essen und euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken. Trinken werdet ihr dann wie ewig Durstige trinken. Umso mehr sie trinken, umso durstiger werden sie. Es gibt bei den Kamelen eine Krankheit. Diese Krankheit ist, sie haben immer so richtigen Durst. Und die Kamele trinken, trinken, trinken, aber die werden nicht gestillt davon, der Durst, und sie sterben daran, weil sie zu viel trinken. Und das ist für uns ein Gleichnis, Jana. Hier, in dem Eier, die Höllenbewohner trinken und trinken, trinken, trinken, trinken und werden immer durstiger. Und es zerstört und zerfrisst ihre Innereien und die Trinken werden noch durstiger. So, jetzt kommen wir zum Trinken der Höllenbewohner. Was wird ihnen an Trinken in der Hölle gewährt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 38, Vers 56 bis 57. Die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, eine schlimme Lagerstatt. Das ist, sie sollen es kosten, heißes Wasser und stinkende Eiter. Hamim und Rasaq. Al-Qurtubi rahimahullah sagt, dass Rasaq Rislin ist. Also, dass Rasaq Rislin dasselbe ist. Beide Namen sind erwähnt im Koran und das ist der Saft des Fleisches der Höllenbewohner ist. Zum Beispiel, du tust in eine Pfanne kein Fett. Und du nimmst Steak und du tust ein Steak drauf. Und dann brätst du das. Auch wenn du kein Fett gemacht hast, da kommt dir Fett raus an der Seite, ne? Und dieses Fett, das ist auch das Trinken der Höllenbewohner. Von deinem Fleisch. Du wirst in der Hölle gegrillt und danach dein Schweiß und dein Blut, dein Eiter und dann noch dieses Fett, was von deiner Haut kommt. Das ist dein Trinken in der Hölle. Und Sura 18, Vers 29. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen, das die Gesichter versengt, ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz. Ja, in der Hölle gibt es vier Getränkearten. Vier Getränkearten. Das eine ist Hamim. Das eine ist Hamim. Das ist kochendes Wasser. Das zweite ist Rosaq. Rosaq. Oder Rislin, das sind Körperflüssigkeiten, die wir erwähnt haben. Das dritte ist Al-Muhl. Al-Muhl, was ist Al-Muhl? Al-Muhl ist kochendes Öl. Und das vierte ist ich erwähne nur drei, verzeihung nicht vier. Habe ich schon drei Stück erwähnt. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Sahih Muslim, also Hadith ist in Sahih Muslim, alles Berauschende ist verboten. Allah machte einen Vertrag mit jenen, die Berauschendes trinken, ihr Trinken zu Tinatul Khabal zu machen. Die Sahaba fragten: Was ist Tinatul Khabal? Es ist der Schweiß der Bewohner des Feuers oder die Entladung, yani die Exkremente der Wunden der Höllenbewohner. Also wenn die eine Wunde haben, was aus diesen Wunden herauskommt, das ist ihr Trinken. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith ist in Tirmidhi, es gibt ein Hadith, es gibt ein Hadith in Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Trank wird vorbereitet und sobald es nahe gebracht wird, schmilzt das Gesicht und fällt runter. Also dein Trinken wird nahegebracht, wird dir nahegebracht, das wird nahegebracht und dein Gesicht schmilzt und fällt runter. Aber trotzdem trinkst du es. Wegen deinem Durst. So, wir kommen zu den Kleidungen der Höllenbewohner. Was tragen die Höllenbewohner? Allah sagt in Surah 22, Vers 19: Für diejenigen nun, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten. Über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen. Ja, sie bekommen Feuerklamotten. Und andere Eier, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Qitran, was so viel bedeutet wie geschmolzenes Kupfer. Also die Kleidung ist aus Feuer und das andere ist geschmolzenes Kupfer. Und wir wissen ja, wenn Metall flüssig wird, ist es ja übertrieben heiß. Und Surah 14, Vers 49 bis 50. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen. Ihre Kleider werden aus Pech, also hier ist es mit Pech übersetzt, aber es ist vor allem geschmolzenes Kupfer, sein. Und das Feuer wird ihr Gesicht überdecken. Na. Und was jetzt reden wir über die Strafe der Höllenbewohner. Die nächste Strafe habe ich bereits erwähnt. Dass es Kohle unter den Füßen ist, was das Gehirn zum Kochen bringt. Und Allah subhanahu ta'ala, wird die Person fragen, welche sich in der niedrigsten Strafe befindet. Rasulullah sagte, Allah wird einen Kafir an jenem Tage fragen, würdest du dich mit dem Besitz der Dunya loskaufen? Würdest du dich mit dem Besitz der Dunya loskaufen wollen? Er würde sagen, oder er würde sagen, ja. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, ich habe dich um weniger gebeten. Der Hadith ist in Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala erwartet von uns nur den Tawhid und die Erfüllung des Tawhids und was dazu zugehört, ja, den Tawhid und den Islam zu praktizieren. Das Gebet, die Zakat, den Dschihad, Fisabilillah und andere Sachen. Rasulullah sagte, die niedrigste Strafe am Tag der Auferstehung ist Kohle unter den Füßen, welches das Gehirn zum Kochen bringt. Hadith in Bukhari. Und ein anderer Hadith, Abu Sa'id radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, sein Onkel Abu Talib wurde erwähnt. Also sein Onkel wurde erwähnt bei diesem Gespräch. Wegen meiner Fürsprache wird er die geringste Strafe erhalten. An einem flachen Pool, wo seine Füße darin sind, und das bringt sein Gehirn zum Kochen. Hadith in Bukhari. Und die schlimmste Strafe ist für die Munafiqin. Surah 4, Vers 145. Gewiss, die Heuchler werden sich auf den untersten Grund des Höllenfeuers befinden und du wirst für sie keinen Helfer finden. So. Wir erwähnen einige Arten der Strafe. Also A zum Beispiel, unterteilen wir das mal in Buchstaben. A. Verbrennen der Haut. Sura 4, Vers 156. Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihn gegen eine andere Haut aus, damit sie die Strafe kosten. Wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie gegen eine andere Haut aus. Und wir haben ja gelernt, dass die Haut der Höhlenbewohner ungefähr 40 Meter dick ist. Und wenn diese Haut 40 Meter dick ist, verbrannt ist, dann kriegen sie eine neue. Warum? Damit es nicht dann in die Muskeln und so weiter geht. Warum? Weil die Nerven liegen ja direkt an der Haut. طيب. B. Schmelzen. Sura 22, Vers 19 bis 20. Für diejenigen nun, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten. Über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen. Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und ebenso die Haut. Also es wäscht sozusagen die Eingeweide weg. C. Strafe für das Gesicht. Allah sagt in Surah 23, Vers 104: Das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein. D. Sie werden gezogen auf ihren Gesichtern. Allah sagt in Surah 54, Vers 48 bis 49. 54, 48 bis 49. Am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins Höllenfeuer gezerrt werden, kostet die Berührung der Singenden. E. Schwärzen des Gesichtes, dass dein Gesicht geschwärzt wird, ja, ne? Allah sagt in Surah 10, Vers 27: Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein Gleiches und Erniedrigung wird sie bedecken. Sie haben vor Allah nichts, das sie schützen könnte, als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. F. Umgeben von Feuer. Sura 9, Vers 49. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Und Sura 2, Vers 81. Aber nein, wer eine böse Tat begangen hat und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Warum sind sie umgeben vom Feuer? Weil ihre Sünden sie umgeben. Geh. Das Feuer wird ins Herz eindringen. Allah alim, ob das körperlich in dein Feuer ins Herz dringt oder seelisch oder auch beides, könnte auch beides sein. In Surah 104, Vers 4 bis 7. Keineswegs, er wird ganz gewiss in Al-Hutama geworfen werden. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer, das Einblick in die Herzen gewinnt. Tragen der Innereien, dass du deine Innereien trägst. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari: Ein Mann wird in der Hölle umhergehen wie ein Esel, der Blumen malt und seine Organe malen, ja, sozusagen. Also nicht malen mit Zeichnen, sondern mit H malen, so wie eine von Mühle, ja. Also er hat seine Innereien und die sind gebunden, so wie an ein, wenn man zum Beispiel ein altes Bauernhof schaut, da sieht man, wie die Esel gemalt haben. Zum Beispiel, da waren zwei Steine aufeinander und die Esel sind dann mit einem Seil daran, sind dann drum herum gegangen und der Stein hat sich gedreht und dann das Weizen hat dann gemalt, wurde dann zu Mehl. Und der in der Hölle, seine Gedärme sind dort und der läuft und dann mit seinen Gedärmen und es zerfleischt so seine Gedärme. Er malt seine Gedärme. Und die anderen Höllenbewohner sagen ihm: Hast du nicht Munkar gemacht? Hast du nicht das Gute geboten oder und Schlecht verboten? Also, Verzeihung, die sagen ihm: Du hast doch das Gute geboten und Schlechte verboten. Und dann sagt er ihnen als Antwort: Ja, habe ich. Aber ich habe es selbst begangen. Also ich habe das Schlechte verboten für euch, aber ich habe es selber begangen. Und ich habe das Gute geboten, dass ihr das macht, aber ich habe es selber nicht gemacht. Und Hadith ist in Bukhari. Und Sura 40, Vers 71. Wenn die Fesseln und die Ketten um ihre Hälse angebracht sind und sie gezerrt werden. Also die Höllenbewohner sind also auch angekettet. Und Sura 22, Vers 21 bis 22. Und für sie gibt es Keulen aus Eisen. Jedes Mal, wenn sie vor Kummer aus ihm herauskommen wollen, werden sie darin zurückgebracht. Und es wird zu ihnen gesagt: Kostet die Strafe des Brennens. Also ja, sie wollen über die Mauer von Jehennem klettern. Aber wenn sie dann Also sie wollen darüber klettern, aber da wartet ein Engel mit einer Eisenkeule. Der will klettert und dann kriegt eine Eisenkeule auf sich geschlagen. Gibt keinen Kommen. So, jetzt reden wir über die Reue der Höllenbewohner. Die Reue der Höllenbewohner. Allah sagt in Sura 10, Vers 54. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würden sie sich wahrlich damit loskaufen. Sie halten Reue geheim. Warum halten sie ihre Reue geheim? Ja, wem sollen sie es auch erzählen, Janne? Sie haben die Awliya, sie haben die, Verzeihung, sie haben die Anbiya, sie haben die Propheten Allahs abgewiesen. Sie halten Reue geheim, wenn sie die Strafe sehen. Und es wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Also der Kafir, der wird sich wünschen, oder was heißt wünschen, er würde bereit sein, mit dem Besitz der ganzen Dunya sich loskaufen zu wollen. Und er wird sagen, und er wird wollen, und er wird sagen, Qala Rabbi irji'un. Er wird sagen: Mein Herr, schicke mich zurück, la'alli a'malu salihan, fima tarakt, auf dass ich rechtschaffene Taten tue. Aber da ist es schon zu spät, da gibt es keine Reue mehr. Taib. Jetzt das Dua der Höllenbewohner. Dua der Höllenbewohner. Sura 25, Vers 13 bis 14. Und wenn sie da in einem engen Ort zusammengebunden geworfen werden, rufen sie dort nach Vernichtung. Ruft heute nicht nur nach nur einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. Also ruft nach vielen Vernichtungen, es wird euch sowieso nicht gewährt. Was ist ja das Dua der Höllenbewohner? Das Dua der Höllenbewohner ist, sie flehen um Vernichtung. Das ist ihre Dua. Die wollen gar nicht existieren. Die wollen gar nicht mehr existieren. Toll. Und wir beschäftigen uns mit dem nächsten. Was wird aus ihren Göttern, die sie neben Allah anbeteten? Was wird aus ihren Göttern, die sie neben Allah anbeteten? Allah sagt in Sura 21, Vers 98 bis 99: Gewiss ihr und das, dem ihr anstatt Allahs dient, seid Brennstoff der Hölle. Ihr werdet darin hinabgehen. Wenn diese da Götter wären, gingen sie nicht zu ihr hinab. Und alle werden ewig darin bleiben. Also zum Beispiel der Stein, was hiermit angebetet wird. Du und der Stein, ihr werdet beide in die Hölle geworfen werden. Und jetzt kann vielleicht jemand fragen, was mit Isa a.s. Isa a.s. wird angebetet, aber er ist in den höchsten Stufen von Jannah. Aber was hier in die Hölle gehen wird, ist nicht Isa a.s., sondern das Kreuz. Das wird in die Hölle gehen. Und was ist die schlimmste Strafe der Höllenbewohner? Was ist die schlimmste Strafe der Höllenbewohner? Die schlimmste Strafe für die Höllenbewohner ist, dass sie Allah nicht sehen dürfen. Natürlich für den sündigen Muslim, ein Muslim, der Sünde begangen hat und der deswegen in die Hölle gehen muss und der dann später ins Paradies eintreten wird, der wird Allah sehen. Aber der Kafir wird seinem Herrn niemals sehen. Und das ist das Schlimmste. Das ist schlimmer wie jede Strafe, die er in der Hölle erfährt. Und möge Allah SWT uns Taqwa geben und uns das Wort hören lassen und das Beste davon folgen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.